Mein bestes Stück, er kehrt bestimmt zu mir zurück. Emil wohnt in einer Stadt, die viel schöne Mädchen hat. Wenn er mich auch nicht vergisst, er ab und zu ne andere küsst. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Emil, das ist mir egal. Emil, bist nun mal mein Fall. Emil, bist mein bestes Stück, du kehrst bestimmt zu mir zurück. Look, look, look, look.